Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Lift. Ich schaute einer Nachbarin beim Fensterputzen zu. Bei dem Anblick wurde mir ein wenig schwindlig. Und ich wünschte ihr, dass sie auch in dieser schwierigen Situation standhaft blieb. Dann drehte ich mich vom Fenster weg. Eine Frau hatte sich in mein Büro gesetzt. Sie sah ein wenig aufgeregt aus und sie trug, trotz der tropischen Hitze, eine rote Jacke, die aussah, als habe sie sich aus einem alten Herbstkatalog in mein kleines Büro gerettet. Ich komme gerade von der Polizei. So sehen Sie auch aus. Aber heutzutage glaubt einem die Polizei nichts mehr. Und da dachten Sie, Sie könnten es mal bei mir versuchen. Nun gut, was soll ich Ihnen glauben? Ich habe heute Morgen eine Leiche gefunden. Interessant. Und wer war die Leiche? Keine Ahnung. Sie trug keine Ausweise bei sich. Es war ein Mann. Eher ungepflegt, etwa 30 Jahre alt. Und wo haben Sie die Leiche gefunden? In einem Lift. Und wie lange war der Lift außer Betrieb? Der Lift war nicht außer Betrieb. Der Lift funktioniert hervorragend. Der Mann ist ermordet worden. Und woran haben Sie das erkannt? Na, hören Sie mal, ich werde wohl noch erkennen, dass ein Mann ermordet wurde. Schließlich war ich 3-mal verheiratet. Ich kapierte zwar den Zusammenhang nicht ganz, aber das war auch gar nicht so wichtig. Eine Leiche in einem Lift ist nicht besser oder schlechter als irgendeine Leiche. Und die Frau schien auch keine üble Klientin zu sein. Bei 3 Ex-Ehemännern hatte sie bei dem heutigen Scheidungsrecht ausgesorgt. Die Polizei glaubt, dass ich betrunken war. Können Sie sich so etwas vorstellen? Und wie kommt die Polizei auf diese Vermutung? Nun, als die Polizei in mein Haus kam und den Lift untersuchte, war die Leiche nicht mehr da. Vielleicht hatte sie doch noch das richtige Stockwerk gefunden. Der Mann war tot. Ich war nüchtern und es war 5 Uhr in der Früh. Stehen Sie immer so früh auf? Keineswegs. Aber bei dieser Hitze konnte ich nicht schlafen. Alles habe ich versucht. Kalte Duschen, offener Kühlschrank. Ich habe mir sogar auf Video eine Polarlandschaft angeschaut. Hat alles nichts genützt. Und da kam ich auf die Idee, einen Spaziergang zu machen. Und als ich den Lift betrat, sah ich die Leiche. Und dann haben Sie um Hilfe geschrien? Nein, wozu auch? Dem Mann war doch offensichtlich nicht mehr zu helfen. Und was soll ich jetzt für Sie tun? Herausfinden, wo die Leiche jetzt ist? Ich möchte nicht als Verrückte dastehen und schon gar nicht vor der Polizei. Frau Ballmann, so hieß meine neue Klientin, ließ keinen Zweifel daran, dass sie recht hatte. Da ich eine gewisse Übung im Auffinden von Leichen hatte, nahm ich den Fall an. Zuerst wollte ich mir den Lift einmal genauer ansehen. Frau Ballmann begleitete mich. Das Haus war groß, aber es wohnten nur 3 Parteien darin. Ein bisschen viel Lift für wenig Gäste. Und das da ist der Lift. Soll ich ihn runterholen? Ich bitte darum. Ist die Haustüre in der Nacht abgeschlossen? Nein, selten. Und die Leiche lag in diesem Lift. Wie oft muss ich das noch wiederholen? Mal angenommen, der Mann wurde im Lift ermordet. Viele Personen kämen dafür nicht in Frage. Und wenn der Mann sich schwer verletzt in das Haus geschleppt hat und dann im Lift gestorben ist? Im 2. Stock wohnt ein Arzt. Das wäre natürlich möglich. Und wer wohnt im 3. Stock? Eine Studentin. Alleine? Ja, ich wohne auch alleine. Sind diese Wohnungen nicht sündhaft teuer? Die Studentin hat, glaube ich, geerbt. Und ich war 3-mal verheiratet. Leben Sie allein? Ja, ich war schon immer ein Einzelgänger. Als Junge habe ich Fußball gespielt. Das war ganz schön hart, immer alleine gegen 11 Gegner. Ich möchte nicht, dass der Arzt und die Studentin glauben, dass ich ihnen einen Detektiv auf den Hals gehetzt habe. Ich bitte Sie, möglichst diskret Nachforschungen anzustellen. Das tat ich dann auch. Ich klingelte ganz leise bei der Wohnung des Arztes, doch niemand öffnete. Ich wartete noch eine Weile und fuhr dann einen Stock höher. Die Studentin hieß Belinda Süß. Als sie öffnete, sah ich, dass der Name kein Zufall war. Hallo. Hallo. Ich war gerade zufällig in der Gegend und da dachte ich, schau mal vorbei. Vielleicht freut sich jemand über einen ganz spontanen Besuch. Ich freue mich. Willst du nicht da reinkommen und es dir gemütlich machen? Nun, eigentlich spricht nichts dagegen, außer nun, um ehrlich zu sein, ich bin nicht so zufällig hier, wie ich gerade sagte. Schon gut, ich weiß ja, weshalb du hier bist. Sei ganz locker, niemand stört uns. Hey, halt, was soll das? Mein Hemd kriegen Sie nicht. 500. Na meinetwegen, für 500 dürfen Sie das Hemd behalten. Wollen wir nicht endlich zur Sache kommen? 500 Massage inbegriffen. Massage? Tut mir leid, ich bin unsportlich. Und dieses Massageöl riecht so unappetitlich. Ich komme mir danach immer vor wie ein Tomatensalat. Stell dich doch nicht so an, ist das das erste Mal? Nein, das heißt doch. Ich bin nämlich zum ersten Mal als eidgenössischer Liftprüfer unterwegs. Ich prüfe die Fahrstühle. Ist Ihnen bei dem Lift irgendwas aufgefallen in letzter Zeit? Waren vielleicht Dinge drin, die nicht drin sein sollten? Oder hat der Lift leise gestöhnt? Also langsam gehst du mir auf den Keks, du Witzbold. Das hat man nun davon. Langsam begriff ich, weshalb sich diese Studentin eine so teure Wohnung leisten konnte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Hemd wieder zuknöpfen. Dann ging ich zurück in mein Büro. Die Polizei erwartete mich schon. Ich versuchte so auszusehen, als hätte ich ein stichfestes Alibi. Na, Maloney, Sie sehen aber ziemlich mitgenommen aus. Mich hat niemand mitgenommen. Ich bin alleine gekommen. Ja, ja, die einsamen Detektive. Einsam bis in den Tod. Was soll denn das nun wieder? Ein Mann hat heute Morgen in einer Mülltonne einen Kopf gefunden. Er gehörte einem Ihrer Berufskollegen. Scheint ziemlich kopflos gehandelt zu haben. Na ja, der ist wenigstens echt, im Gegensatz zu der Attrappe, die Sie auf Ihrem Hals tragen. Ich dachte, ich frage Sie mal, ob Sie etwas über den Mann wissen. Roland Gemperle. Natürlich kannte ich den Mann. Einer der jungen, hartgesottenen Sorte, die schon schießen, wenn ihnen jemand nicht guten Tag sagt. Gemperle hatte keinen besonders guten Ruf. Aber das war noch lange kein Grund, um einfach den Kopf zu verlieren. Mein Berufsstand war also wieder um ein Exemplar dezimiert worden. Ich versprach der Polizei, mich ein wenig umzuhören. Nachdem ich dies gemacht hatte und nichts dabei herauskam, besorgte ich ein Foto des Toten. Es war nicht mehr das Neueste und noch etwas schmutziger, als die Methoden des darauf Abgebildeten waren. Dann ging ich zu meiner Klientin. Sie war gerade am Waschen. Haben Sie schon etwas herausgefunden? Ja, die Abfallhaufen der Steinzeitmenschen in Dänemark bezeichnet man mit dem Wort Kökenmördinger. Kökenmördinger? Und wozu soll das gut sein? Keine Ahnung. Aber in so einem verzwickten Fall kann jedes Detail entscheidend sein. Wieso steht eigentlich diese Waschmaschine mitten im Wohnzimmer? Weil es in den anderen Zimmern keinen Platz mehr hat. Ich habe zwar schon drei von den Maschinen verkauft, aber von den anderen konnte ich mich noch nicht trennen. Sie haben mehr als eine Waschmaschine? Aber selbstverständlich. 2 Dutzend. Das hier ist die amerikanische Version. Mit der hat mein dritter Mann am liebsten gewaschen. Er war Amerikaner, Rechtsanwalt. Verstehe. Aber genügt eine weiße Weste pro Tag nicht mehr in dem Beruf? Nun, mein Mann hat natürlich ganz andere Dinge gewaschen. Sie verstehen? Ach so. Und wo ist Ihr Mann jetzt? Hinter Gittern. Er war einer dieser wenigen Idioten, die sich schnappen ließen. 4 mal 99 Jahre haben sie ihm in den Staaten aufgebrummt. Aber er hatte einen guten Anwalt. Er muss nur die Hälfte der Strafe absitzen. Da hat er aber nochmals Glück gehabt. Ich habe hier ein schmutziges Foto. Vielleicht könnten Sie das auch mal durch den Hauptwaschgang lassen. Selbstverständlich, geben Sie her. Aber der Mann da auf dem Bild, das ist ja grauenhaft. Also so übel sieht der Bursche doch nicht aus. Aber das ist der Mann, der tot im Lift lag. Das ist er. Frau Ballmann schaute mich mit großen Augen an. Ich schaute auf das Bild. Dann rief ich die Polizei an. Der Kopf des Toten war in einem anderen Stadtteil gefunden worden. Das hatte nicht viel zu bedeuten. Ich ging ein Stockwerk höher und klingelte bei dem Arzt. Diesmal war er zu Hause. Sie wünschen... Wenn ich zu nah an einen Bienenstock gehe, kriege ich Ohrensausen. Ja. Hat das vielleicht etwas mit der Ozonbelastung zu tun? Tut mir leid, ich praktiziere nicht mehr. Wenden Sie sich an einen Spezialisten. Wissen Sie, ich kann mit diesen Fachidioten nichts anfangen. Ich dachte, vielleicht könnten Sie mir weiterhelfen. Ein Freund von mir hatte ähnliche Symptome. Heute kann er kaum noch etwas sehen, wenn er zu Hause das Licht ausknipst. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen die Adresse eines Kollegen. Er verschwand in seiner Wohnung. Ich warf einen kurzen Blick hinein. Er landete bei der Studentin, die auf dem Sofa saß und in einer Zeitschrift blätterte. Sie sah mich nicht. Ich ging, wie ich gekommen war, mit dem Lift. Als er unten ankam, lebte ich noch und auch mein Kopf machte keine Anzeichen, demnächst runter zu purzeln. Ich beschloss, mich ein wenig umzusehen. Ich ging ums Haus und traf zwei Hunde, die sich um einen Knochen balgten. Hey, Sie, was machen Sie da? Meinen Sie mich? Ja, Sie! Das sehen Sie doch. Ich bin ein wenig vor die Hunde gekommen. Spionieren Sie hier herum? Das ist eine anständige Gegend. Bei uns herrscht Ordnung. Nicht einmal eine Krawatte tragen Sie. Tut mir leid, muss wohl das Schild übersehen haben, auf dem drauf stand: Betreten des Areals nur mit Krawatte. Auch noch frech werden, was? Soll ich die Polizei anrufen? Tun Sie das nicht, gute Frau. Die haben wichtigere Dinge zu tun, zum Beispiel Kreuzworträtsel lösen. Kreuzworträtsel? Ja, Esel mit 4 Buchstaben und anderen Unsinn. Wer sind Sie? Ich bin der Güsselinspektor. Wenn Sie nicht sofort Ihren Abfallsack öffnen, bringe ich Sie zur Kompostieranlage. Ich bezweifle allerdings, dass man Sie wiederverwerten kann. Unverschämtheit! Ich bin noch für allerhand zu gebrauchen! Das ging noch eine Weile so weiter. Sie kam mir bedrohlich nahe. Ich blieb standfest. Mit dieser Sorte von Nachbarn war nicht zu spaßen. Sie hätte mich glatt mit ihrem Zeigefinger durchbohrt und das Ganze dann als Notwehr hingestellt. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Honig verschmieren. Ich rufe jetzt die Polizei. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie aussehen wie Bette Davis an Ihrem 80. Geburtstag? Bette Davis, die Schauspielerin? Ja, genau. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie noch für den Film Back to the Future, Folge 28, entdeckt. Was soll denn dieser Lärm? Und Sie, sind Sie etwa Ausländer? Nein, ich gehöre zu den Eingeborenen. Tut mir leid, gnädige Frau, aber die Pflicht ruft. Schreit die etwa wegen Ihnen? Ach, wissen Sie, es macht mir Spaß, Frauen zum Schreien zu bringen. So einer sind Sie also. Sie suchte empört das Weite. Ich ging zurück ins Haus. Meine Klientin wartete vor dem Lift. Sie sah aus wie jemand, der gerade im Lotto gewonnen hatte. Hier, Maloney. Hier im Lift. Jetzt kann ich es Ihnen beweisen. Was können Sie beweisen? Na, dass ich nicht verrückt bin. Im Lift liegt nämlich wieder eine Leiche. Erstaunlich. Ich frage mich bloß, wo die hier alle ausschlüpfen. Hier, sehen Sie. Ein Mann. Tatsächlich. Und der Kopf ist noch dran. Aber selbstverständlich ist der Kopf noch dran. Was machen wir jetzt? Wie wär's mit einer Schweigeminute? Es genügt doch, wenn der Kerl da schweigt. Glauben Sie, dass er hier im Haus ermordet wurde? Ich brummte etwas vor mich hin. Dann untersuchte ich den Toten. Er trug keine Papiere auf sich. Ich konnte auch nicht feststellen, woran der Mann gestorben war. Ich wusste nur, dass in dem Haus seltsame Dinge geschahen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Zigarette anzünden. Die Leiche lag noch immer im Lift. Frau Ballmann war zufrieden. Niemand durfte jetzt mehr an ihrem Geisteszustand zweifeln. Ich überlegte, was nun zu tun war. Da betrat auf einmal die Polizei das Haus. Das ist der Mann. Ich glaube, er ist gefährlich. Jan Maloney. Aber Sie kennen den Mann? Ist er vorbestraft? Nein, nein, solche Leute kommen nie vor Gericht. Aha, ein Verrückter, ein Triebtäter. Nun halten Sie mal Ihre Triebe im Zaum, gute Frau. Kann mir mal jemand sagen, was das alles soll? Soll ich den Lift wieder herunterholen? Nein, halt! Finger weg! Diese Frau hat uns benachrichtigt, weil ein Verbrecher um dieses Haus geschlichen sei. Ein Mann, der sie bedroht hat. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor, Maloney? Ich habe diese Frau nicht bedroht. Ich bedrohe nie jemanden. Ich schieße gleich. Das sollten Sie doch wissen. Sehen Sie, dieser Mann ist gefährlich. Sie sollten sich lieber einmal um die Leiche im Lift kümmern. Was denn für eine Leiche? Nun ja, die berühmte Leiche im Lift. Kennen Sie das Stück nicht? Ach ja, Sie gehen ja nie ins Theater. Dabei werden dort laufend Leute umgebracht. Mitten auf der Bühne. Was reden Sie da? In dem Lift liegt tatsächlich eine Leiche. Ich weiß. Das haben Sie doch schon mal auf dem Präsidium gesagt. Ja. Aber leider können wir mit unsichtbaren Leichen nichts anfangen. Ja, aber das ist eine ganz andere... Eine ganz andere Geschichte, jawohl. Wissen Sie, die Polizei kümmert sich nicht um Kultur. Nicht mal um Kulturleichen. Werden Sie den Mann festnehmen? Ich werde gar nichts. Gehen Sie mal schön nach Hause und lassen Sie diese Maloney und diese Frau dann noch ein wenig Lift fahren. Vielleicht fährt der Lift tatsächlich ins Jenseits. Dann hätten wir auch dieses Problem gelöst. Der Polizist war sauer. Vermutlich hatte man ihn gerade von seinen Buletten weggeholt. Schließlich ging er. Auch die Nachbarin ging, wie sie gekommen war. Bestimmt. Und ganz bestimmt lag in dem Lift auch eine Leiche. Es war an der Zeit, den Fall abzuschließen. Schließlich beginnen Leichen bei der Hitze, die herrschte, schnell mal übel zu riechen. Da, der Lift fährt in den Keller. Das habe ich mir beinahe gedacht. Aber da unten im Keller ist nichts. Außer vielleicht ein paar Leichen. Es gibt Leute, die sammeln alles Mögliche. Wozu soll man langweilige Briefmarken sammeln, wenn man auch Leichen sammeln kann? Aber die passen doch in kein Album rein. Wir warteten noch eine Weile. Dann gingen wir in den Keller. Aus einem Raum hörten wir Geräusche. Dann waren durch die Holztüre Stimmen zu hören. Skalpell. Hier, soll ich etwas mehr Licht machen? Nein, schon gut. Tupfer. Aber das ist ja der Arzt und die Studentin. Was machen die denn da? Hört sich nach Doktorspielen an. Doktorspiele? Ist das was Perverses? Skalpell. Nun, bei 8-Jährigen ist das normal. Bei diesen beiden bin ich mir aber nicht so sicher. Glauben Sie, dass die Leiche sexuell missbrauchen? Soll ich die Kühlbox öffnen? Sehr lustvoll klingt das nicht. Ein Prachtsexemplar. Scheint so, als ob die da drinnen operieren. Operieren? Ich glaube, mir wird übel. Können Sie nicht noch einen Moment warten? Aber nicht mehr lange. Es war an der Zeit zu handeln. Ich nahm einen kräftigen Anlauf. Es tat höllisch weh. Oh, Scheißtür! Machen Sie das immer so? Die Tür ist vielleicht gar nicht verschlossen. Na, dann drücken Sie mal die Klinke. Sehen Sie, sie ist offen. Keine Bewegung, sonst knallt's. Aber Sie haben doch gar keine Waffe bei sich. Die Waffen der Frauen sind ja auch nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Schon gut, wir ergeben uns. Das will ich auch schwer hoffen. Füße über den Kopf und Hände auseinander. Toll, das ist ja wie Yoga. Die beiden ergaben sich tatsächlich. Es dauerte noch eine Weile, bis sie mit der Wahrheit herausrückten. Mitten im Raum lag die Leiche. Sie hatten ihr schon allerlei entnommen. Ein südamerikanischer Kollege hat mich auf die Idee gebracht. Seit sie mir die Praxis geschlossen haben, weil ich zu viel trank, machte ich Schulden. Und da war dieses verlockende Angebot, Organhandel. Sie haben ja keine Ahnung, was frische Nieren für einen Wert haben. Und da haben Sie mit dieser süßen Frau Süß das Geschäft hier eröffnet. Frau Süß hat die Männer besorgt und ihnen dann auch gleich den Rest gegeben. Und die anderen Teile der Leichen haben Sie zerschnitten und weggeschmissen. Irgendwie musste ich doch das Studium und die Miete bezahlen. Dass das anderen Leuten ganz schön an die Nieren ging, war ihnen egal. Mein Gott, die Nieren. Ich muss dringend noch einkaufen. Ich erwarte Besuch. Hätten Sie auch Lust auf frische Kalbsnieren? Ich lächelte müde und sperrte dann die beiden Bauchaufschlitzer in ein Kellerabteil. Den Rest überließ ich der Polizei. Als ich wieder in meinem Büro war, trank ich einige Whiskys. Das ist gut für die Gesundheit. Denn wer will schon die Nieren eines Säufers?